Kundgabe 711. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.12.1938. Vaterworte. Diktat. Hörbare Stimme. Jede Stunde musst du nutzen, mein Kind, denn die Zeit auf Erden ist kurz. Ein gehorsames und williges Kind steht in meiner Gnade und wird auch jederzeit meines Wortes gewürdigt werden. Doch soll es geizen mit jeder Stunde, die ihm das Kostbarste geben kann, was einem Erdenkind beschieden ist. Siehe, dir liegt eine Arbeit ob, zu deren Bewältigung viel Zeit vonnöten ist. Es soll darum auch nicht eine Stunde versäumt werden, weil sie unsagbar segensreich genützet werden kann. So soll dir heute in Kürze mitgeteilt werden, dass die wertvollste Gabe dir noch geboten wird in einer Fortsetzung. Es wird noch eine Zeit vergehen und es werden in dieser Zeit sich deine Gedanken sehr viel mit mir beschäftigen. Und so du den Grad der Liebe erreicht hast, der dich mein Wort im Herzen vernehmen lassen wird, wirst du auch fähig sein, meinem Diktat zu folgen und unmittelbar wiedergeben können alles Vernommene. Doch wer mir so dienen soll, muss ich mir ganz und gar unterordnen. Sein Wille muss mit dem meinen verschmelzen und sein Sehnen nur mir ganz allein gelten. Suche diesen Zustand zu erreichen, mein Kind, auf dass du deine Aufgabe lösen kannst und selbst darin aufgehst, um unsagbar glücklich zu sein, schon auf Erden. Ich bilde mir meine Diener auf Erden und will ihre Herzen ganz und gar besitzen. Und je inniger sie mich lieben, je größer ihr Verlangen nach mir ist, desto eher wird ihnen Erfüllung werden. Und ich werde so nahe bei ihnen sein, dass sie mich hören und fühlen. Und jedes Wort soll klingen im Herzen. Es soll verkünden meine Liebe zu denen, die mir ihren Willen opfern. Wenn die Stunde gekommen ist, die ich dir zugedacht habe, zum Empfang des Schönsten und Kostbarsten, dann liegt nur noch diese Aufgabe auf Erden vor dir, der all dein Eifer dann gelten soll, und es wird der Menschheit ein unzerstörbares Werk geboten werden, das ihr anschaulich werden lassen soll, meine Liebe zur Menschheit. Mein Leiden und Sterben am Kreuz. Um dieser Aufgabe würdig zu werden, verharre im Gebet und halte für mich dein Herz rein, auf dass du der großen Gnade teilhaftig der Menschheit dienen kannst durch deinen Willen. Amen.